Luschin ging schon von selbst, ohne seine Rede zu beenden, indem er sich wieder zwischen dem Tisch und dem Stuhl hindurchquetschte. Rasumichin stand diesmal auf, um ihn durchzulassen. Ohne jemand anzusehen und selbst ohne Sosimow mit einem Kopfnicken zu grüßen, der ihm längst schon Zeichen gegeben hatte, den Kranken in Ruhe zu lassen, ging Luschin hinaus, und als er durch die Tür gebückt hinaustrat, hielt er vorsichtshalber seinen Hut in Schulterhöhe. Sogar die Krümmung seines Rückens schien dabei auszudrücken, dass er furchtbar beleidigt davongehe. »Aber wie kann man denn nur so?« sagte der verblüffte Rasumichin kopfschüttelnd. »Lasst mich alle in Ruhe!« schrie Raskolnikow völlig außer sich. »Wollt ihr mich denn nicht endlich in Ruhe lassen, ihr Quälgeister? Ich fürchte euch nicht. Ich fürchte jetzt niemanden. Niemanden! Geht fort! Ich will allein sein. Allein! Allein! Allein!« »Gehen wir«, sagte Sosimow und winkte Rasumichin. »Ich bitte dich, kann man ihn denn in diesem Zustand verlassen?« »Gehen wir«, wiederholte Sosimow sehr bestimmt und ging hinaus. Rasumichin überlegte und beeilte sich, ihn einzuholen. »Es könnte schlimmer werden, wenn wir ihm nicht gehorchten«, sagte Sosimow schon auf der Treppe. »Man darf ihn nicht reizen. Was ist denn mit ihm los?« »Wenn ihm bloß etwas Glückliches widerfahren wollte, ein freudiger Schock, das wäre gut. Vorhin war er schon ziemlich bei Kräften. Weißt du, er hat etwas auf dem Herzen, etwas Bedrückendes. Das macht mir große Sorgen.« »Vielleicht ist das dieser Herr Pjotr Petrowitsch. Ihrem Gespräch konnte man ja entnehmen, dass er seine Schwester heiraten will und dass Rodja kurz vor der Erkrankung in einem Brief davon erfahren hat.« »Ja, der Teufel hat ihn jetzt hergeführt. Vielleicht hat er die ganze Sache verdorben. Hast du aber gemerkt, dass ihm alles gleichgültig ist, dass er bei allem schweigt? Außer bei dem einen Punkt, bei dem er aufbraust, diesem Mord.« »Ja, ja«, bestätigte Rasumichin. »Das ist mir auch aufgefallen. Er interessiert sich dafür. Es regt ihn auf. Man hat ihn am Tage seiner Erkrankung auf dem Polizeibüro damit erschreckt. Er fiel in Ohnmacht.« »Darüber musst du mir heute Abend ausführlicher erzählen. Ich will dir dann nachher auch einiges dazu sagen. Er interessiert mich sehr. In einer halben Stunde will ich nochmals nach ihm sehen. Eine Entzündung dürfte übrigens nicht zu befürchten sein.« »Ich danke dir. Ich will unterdessen bei der lieben Praskowja warten und werde ihn durch Nastassja beobachten lassen.«